Schuld, Soldaten vom Tod, Leichenstädte in ihrem Land, zerbombte Häuser halb verbrannt. Die Kinder, die schreien, die Mütter, die weinen, und ihre Väter sind schon längst tot. Und die Fahne zeigt nach Gott, kein Mensch spricht mehr ein Wort, ein jeder weiß genau, der Morgen ist schwarz und grau. Die Kinder, die schreien, die Mütter, die weinen, und ihre Väter sind schon längst tot. Ihre Männer werden abgeholt, tausend Körper halb verkohlt, ein totes Bein als das Fenster ab, nicht Kegelflieger-Alarm. Die Kinder, die schreien, die Mütter, die weinen, und ihre Täter sind schon längst tot. Feinde werden nass geweckt, die Erde hat ihr Blut geleckt, Massengräber Tag für Tag, Heckenschützen Landesverrat. Die Kinder, die schreien, die Mütter, die weinen, und ihre Väter sind schon längst tot. Jetzt ist 1942, Feinde werden nachgehängt. Jetzt ist 1942, die Häuser sind mal wieder tief gesenkt. Die Kinder, die schreien, die Mütter, die weinen, und ihre Väter sind schon längst tot. Die Häuser sind tief gesenkt, die Häuser sind tief gesenkt, die Häuser sind tief gesenkt, die Häuser.